Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Langeweile-Podcast. Und ich hoffe, dass es diesmal vielleicht ein bisschen besser wird als beim letzten Mal, zumindest von der Sprachqualität her, denn das Quantitative, das war ja auf jeden Fall da, nur das Qualitative dann von der Qualität her nicht so richtig. Das ergibt überhaupt keinen Sinn auf gar keiner Ebene. Es war ein qualitativ, inhaltlich qualitativ, sehr, sehr guter Podcast. Also, falls ihr den nicht gehört habt, habt ihr, glaube ich, ein paar Sachen verpasst, soweit ich es noch weiß. Aber es war halt soundqualitätstechnisch nicht ganz ideal. Ja, auf meiner Seite. Ich hatte mein Mikrofon nicht eingesteckt, beziehungsweise ich hatte es eingesteckt, aber dann habe ich es nicht angemacht und dann lief das alles richtig schön über die Webcam. Also das, man weiß ja auch einfach so, Mikros, die sind halt einfach scheiße. So Webcam-Mikros, die sind richtig gut. Das ist korrekt. Du, ich sehe hier gerade, ich glaube, man hört meine Kopfhörer. Also ich glaube, wenn du redest, dann kommt das auch bei mir quasi, wird es aufgenommen auf dem Mikrofon. Aber ist nicht schlimm, oder? Na, also ist, nicht im Endeffekt reden wir ja gleich. Also exakt. Ich rede ja, ne? Es wird ja also zusammen, es wird zusammen gemixt am Ende. Genau. Also sollte es kein Problem sein. Herzlich willkommen zum Langeweile-Podcast. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht ganz entschieden, welchen Jona ich heute representen möchte. Weißt du, es gibt ja verschiedene Jona. Es gibt drei Grundjonen. Die Mehrzahl von Jona ist Jonen. Nämlich Grumpy Jona. Finde ich sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr lustig. Auf Dauer manchmal anstrengend und depressiv, den die ganze Zeit durchzusetzen. Aber naja, that's life. Dann gibt es noch ADHS Jona. Auch keine schlechte Wahl. Oder halt einfach komplett gechillter Podcast-Jona. Aber ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube, das kommt doch eher auf das Thema drauf an, oder? Du kannst ja nicht zu allem gechillt oder ADHS-mäßig drauf sein, oder? Ja, aber ich oder? Kann zu allem grumpy sein, zum Beispiel. Weißt du? Ja, das ist auch einfach. Das ist ja das Doofe dabei. Ja, aber das ist ja auch das, also ist das nicht auch das Wunderbare? Das ist einfach, das ist eine Einstellung, die passt in jeder Lebenslage. Das ist ja das Tolle daran. Du musst dir nicht immer Gedanken darüber machen, oh shit, wie kommt das jetzt rüber, so, wie reagiere ich jetzt darauf? Nein, du bist einfach grumpy. Und jeder weiß direkt, okay, die Person ist einfach grumpy. So, es ist halt einfach, das ist anscheinend die Person. Na gut, kann man nichts gegen machen. Tut mir leid für dich. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Okay, ich glaube, ich habe mich entschieden. Aber ich werde es euch nicht sagen. Aber ich habe mich entschieden. Hahaha, mysteriös. Ja. Ich habe an sich eigentlich ziemlich viele Sachen sogar, also verhältnismäßig für mich ziemlich viele Sachen auf dem Zettel stehen, die ich so ein bisschen bereden möchte. Und ich glaube, wir fangen doch am besten, steigen wir tagesaktuell ein. Denn es ist heute, haben wir den 30. Oktober. Morgen ist die Nacht der Nächte. Die ganzen Geister kommen wieder raus und es ist Halloween. Oh. Ja, ja. Halloween. Halloween. Wie stehst du zu Halloween? Tatsächlich, du weißt ja, ich komme aus einem sehr christlich-muslimisch-buddhistischen Elternhaus. Das heißt, meine Eltern fanden das eigentlich nie cool. Ich bin dann auch nie irgendwie Halloween-mäßig rausgegangen und habe Leuten gegens Schienbein getreten, wenn sie mir keine Süßigkeiten geben. Ich glaube, das ist Halloween, oder? Leuten gegens Schienbein genau. Treten, wenn sie dir keine. Es ist super asozial. Ist eigentlich, also ist dann insofern als Kind nie, hatte ich da keine großen Verbindungen mit. Mittlerweile auch kompletter Quatsch, sich verkleiden als erwachsener Mann oder Frau natürlich oder was auch immer, mir egal, sich verkleiden und besaufen, eigentlich auch nicht so cool. Insofern, das kann man an Karneval machen, aber nicht an Halloween. Ja, aber das ist doch Halloween dann. Wenn du erwachsen bist, ist das Halloween. Du verkleidest dich, kaufst dir für 200 Euro irgendeine billig Plastikmaske bei Rewe, ziehst die auf, gehst auf irgendeine Party und haust ein paar Kurze weg. Das ist Halloween, wenn du über 20 Jahre alt bist. Und das ist auch nicht, ist jetzt auch nicht so super. Oder, normal. Aufgepasst, richtig guter Witz, oder gehst einfach als Badewanne. Lässt dich einfach volllaufen. Ja, also ich bin auch überhaupt nicht begeistert von Halloween, muss ich zugeben. Ich bin gerade auch überhaupt nicht begeistert. Nein. Wo war ich denn genau schon Halloween? Ich bin auch überhaupt nicht begeistert von Halloween, so ganz und gar nicht. Ich bin im Gegensatz zu dir jetzt nicht ganz so christlich aufgewachsen. Oh nee, bei dir evangelisch, ne, nicht katholisch. Hauptsächlich nudistisch. Okay, also katholisch. Nudistisch, freikirchlich. Nee, das war evangelisch. Aber evangelisch, ja. Halloween ich war, also wenn, dann sogar eher katholisch. Aber ich habe auch überhaupt nie was mit Halloween zu tun gehabt. Ich finde, das ist immer noch der größte Bullshit. Das ist für mich halt genauso wie auch in den letzten Jahren so Valentinstag so hochgelobt wurde. Das ist einfach nur eine Kommerzialisierung von irgendeinem Event aus den USA. Kommerzialisierung der Liebe. Genau, die Kommerzialisierung der Liebe und der Geister. Der Geister? Ja, an Halloween. Ach so, an Halloween. Ja, die armen Geister. Das ist wirklich scheiße, dass der Kapitalismus quasi einfach überall den Weg hineinfindet. Aber bist du denn Nikolauslaufen oder sowas? War das was dann bei dir? Weil ich, oder Laternenlaufen oder was auch immer für ein Shit irgendwie. St. Martin, also, ja. Das war, St. Martin hat das gemacht. Okay, bei uns heißt, wann ist denn St. Martin? Ich hab keine Ahnung. Irgendwann, wenn es dunkel ist draußen. Ja. Ich müsste jetzt ungefähr. Dann ist jetzt gerade St. Martin. Wenn es ist jetzt gerade dunkel draußen. Also Nikolauslaufen, das habe ich gemacht. Das ist auch dann irgendwie was Christliches. Auch kompletter Quatsch, was dahinter steckt, hinter Nikolauslaufen. Dass irgendwie der Nikolaus, wenn du nicht artig bist, kommt der auch irgendwie mit einer Rute und haut dir einen hinter den Kopf. Nein, das Knecht Ruprecht. Das ist doch der Nikolaus. Übrigens, ich habe bis heute, ich bin mir immer noch nicht, nee, oder, warte mal, bin ich mir sicher? Vor kurzem war ich mir auf jeden Fall noch nicht sicher, und ich bin mir immer noch nicht sicher, fällt mir gerade auf, gibt es wirklich Rentiere? Sind die nur ein Märchen oder gibt es sie wirklich? Also natürlich können sie nicht fliegen, aber gibt es sie? Ja, nein, also ein Rentier ist eine Unterart der Rehe. Also es gibt tatsächlich Rentiere. Ja, nur die können halt nicht fliegen. Warum nicht? Die haben keine Flügel. Aber? Die können fallen. Ein Pinguin hat Flügel, kann aber auch nicht fliegen. Das ist richtig. Aber trotzdem, und die haben überhaupt keine Flügel. Ah, und dann können bei denen jetzt noch weniger. Hat eine Rakete hat Flügel? Auch nicht. Eine Rakete. Eine Rakete hat auch keine Flügel. Eine Rakete hat Achsen, kann aber fliegen. Haben Rentiere Achsen? Ja. Wo? An den Beinen. Die Achsen? Ja. Wenn du die richtig umknickst, dann kannst du daraus eine Rakete formen. Aus so einem Reh. Und guck mich nicht so Halloween an. Halloween bin ich auf jeden Fall richtig scheiße, muss ich zugeben. Und St. Martin, scheiße, das wollte ich nämlich gerade ja noch eigentlich googeln. Den scheiß Feiertag, wann das gefällt. Auf jeden Fall, ich weiß immer mal, man geht doch mal mit seiner Laterne darum, oder nicht? Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Der 11. November ist es. 11. November? 11. November, genau. Also quasi 2 Monate nach dem 11. September. Zwei Monate? Ein Monat. November? Ach, Oktober kommt noch dazwischen. Ah, welchen den Oktober, Monat haben wir denn heute? Den Oktober, den, ach, wir haben ja noch Oktober, den überspringe ich immer, da bin ich außerdem, immer. Außerdem wird am 31. auch nicht Halloween gefeiert, sondern der Reformationstag durch Martin Luther. Das war dieser Judenhasser, oder? Ja, da hatten wir auch noch mal drüber geredet. Da sind wir auch uns komplett einig, dass das ein bisschen auseinandergegangen ist, die Argumentation. Echt? Okay. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was machst du denn zu Halloween? Zu Halloween werde ich gar nichts machen. Also wirklich überhaupt nicht. Es ist ja schon morgen. In Deutschland ist ja sogar frei quasi, also durch den Reformationstag. Und ich werde den ganzen Tag damit verbringen, Uni-Scheiße zu machen. Das ist mein Halloween. Also genauso gruselig. Und du? Fahre morgens erstmal rüber hier zum Edeka, hole mir da ein paar Kürbisse. Dann schnitze ich da die ganze Zeit Kürbisse, gucke mir ein bisschen Tim Burton an, höre so ein bisschen gruselige Halloween-Musik und mache mir einfach einen gemütlichen. Jetzt echt? Oder? Also holst du echt Kürbisse und schnitzt da rum? Nein, ich mache auch Unikram. Oh, ist echt deprimierend, ey. Aber es ist, ich finde generell, dass es... wirklich, ich würde mir Kürbisse kaufen und die einfach alleine in meiner Wohnung sitzen und Kürbisse schnitzen? Wer macht das? Ich kann es mir auf jeden Fall ziemlich sympathisch eigentlich vorstellen, so wie du da sitzt, mit deinen roten Haaren, vor dem roten Kürbis. Ich sehe aus wie ein Kürbis, kann das sein? Warte, ich gucke mich mal eben selber an. Ach du Scheiße. Ja, schlechtes Licht, würde ich gerade mal sagen. Ja, ich kann es mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, aber habe ich nicht vor. Oh, Thorsten hustet, alles klar. Naja. Es wird halt auch wieder kälter. Es ist draußen auch gar nicht mehr so warm. Das hat mich so krass überrascht die letzten 2 Wochen, dass es auf einmal so kalt geworden ist. Und ich habe mir dabei gedacht, wie dumm es eigentlich ist, Raucher zu sein. Also, tell me more. Im Sommer kann ich es ja, also generell ist Rauchen ja nicht so das Allerschlauste. Kann ich mal so als vage Theorie in den Raum werfen. Aber im Winter ist es ja richtig dumm, weil dann frierst du dir ja voll einen ab. Du darfst ja in öffentlichen Gebäuden gar nicht rauchen, also sag ich mal in Kneipen, Bars oder so weiter und so fort oder Restaurants. Und dann musst du immer nach draußen gehen und dann stehst du da draußen und es ist einfach kalt und du frierst einen ab und also. Ja, das sagst du jetzt als Nichtraucher. Ja, und ich als, aber ich glaube doch, viele Raucher regen sich doch mit Sicherheit auch darüber. Naja, auf, aber nicht? Eine Zigarette ist ja aus Tabak und Tabak zündest du ja an mit Feuer. Und Feuer ist in der Regel recht warm und du ziehst ja auch den Rauch in der Zigarette in deinen Körper, in deine Lungen und das ist auch warm. Dann sind die Hände trotzdem kalt und die Füße auch. Nein, weil die Lunge wird ja dadurch angeregt und das regt dann den Blutverkehr an im ganzen Körper. Also da wird eigentlich alles dann nur wärmer. Du brauchst auch keine Handschuhe mehr dann als Raucher. Ich verstehe es trotzdem nicht. Also what would Jesus do? Wird er rauchen oder wird er nicht rauchen? Jesus war Raucher. Dann fange ich, glaube ich, auch an zu rauchen. Ja, deswegen kamen wir auch auf die ganzen geilen Geschichten. Weil er ordentlich was geraucht hat. Genau, so ist es nämlich dann auch hergelaufen. Sag mal, was hast du eigentlich die letzte Woche gemacht, dass wir nicht aufnehmen konnten? Ja, viele verschiedene Sachen. Bin ein bisschen rumgereist, ne, weißt du. Stand-up-Life natürlich, da ist man die ganze Zeit auf Tour. War ich erst drüben hier in Hannover. Ach, schon, du warst in Hannover, bist wieder genau, aufgetreten. Genau, da habe ich gespielt in einer kleinen Bar. War super scheiße. Muss man auch gar nicht weiter drüber reden. es war schlechter als gedacht vielleicht. Möglicherweise habe ich manchmal vielleicht meinen Text vergessen. Passiert, ist nicht so schlimm. Hat Stand-up aus meiner Perspektive mit meiner Person etwas sehr Masochistisches, weil ich immer wieder auf die Bühne gehe. Dann deckst du deine BDSM-Seite. Ja, es ist wirklich immer ein bisschen scheiße. Also es ist auch immer ein bisschen cool, wenn halt was funktioniert. Aber es ist halt auch immer ein bisschen scheiße. Ich glaube, nächstes Mal gehe ich mal wieder in einen anderen Stand-Up-Club, der vielleicht ein bisschen, weiß nicht, vielleicht noch mal nach Hamburg bei I Love Stand-Up. Das war ein bisschen enger, ein bisschen kompakter. Ich glaube, da ist Bomben wahrscheinlich noch schlimmer. Aber ich glaube, wenn da was funktioniert, dann kriegst du ein bisschen mehr Resonanz schneller. Aber war trotzdem cool. Vor allem, wenn du dann, also nach dem Auftritt, ich habe tatsächlich sogar ein bisschen Gage bekommen. Anscheinend haben die so ein Bezahlmodell, von dem ich letztes Mal nichts wusste, nämlich dass alle Stand-Up-Kollegen, die noch ganz bis zum Schluss da bleiben, bis überhaupt keiner mehr da ist, die dann noch da sind, die kriegen einen Zehner in die Hand gedrückt. Das ist deren Bezahlmodell, ja. Aber ich mach's ja nicht wegen Geld oder sowas, also. Du machst es wegen der Demütigung. Ich mach's wegen der Demütigung. Punkt. Genau, und dann danach war ich dann noch ein bisschen mit dem Moderator unterwegs durch Hannover und bin da durch die Straßen gestriffen und wir haben einen stundenlangen Pommesladen gesucht. Das war eigentlich ganz cool. Und dann war ich noch in Leipzig und habe dann meine Freundin besucht und dann wieder zurück nach Hannover und dann nach Bremen und dann. Boah, Businessman, ey. Ja, ey, du weißt ja, wie es läuft, ne? Man hat überall Hannover seine Bitches und da muss man halt ein bisschen rumreisen, wenn man die alle nochmal sehen möchte. Genau. Und jetzt bin ich wieder hier in Salzgitterbad und hier hat sich nichts verändert. Es sind immer noch dieselben alten Menschen, die hier wohnen, dieselben hässlichen Nazis, dieselbe veraltete Universität, aka Hochschule. Also hier ist alles beim Alten und langweilig. Aber ist gut, habe ich mehr Zeit für mich. Ja, wenn man dann so rumjettet Sachen wie du, dann sind einfach so die simplen Sachen im Leben, die sind einem dann nicht mehr viel wert. Wenn man dann diese Weltstädte kennt, wie Hannover und Leipzig. Ey, das nehme ich gerne in Kauf. Also das ist halt einfach das Jet-Setting-Life, was ich dann dafür, und dann muss man ein paar Abstriche machen. Ist klar, aber wenn man was erreichen möchte im Leben, Karriere, dann kannst du nicht, du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht Familie, Auto, Beruf, du kannst nicht überall Erfolg haben. Erfolg im Auto? Was hat das damit zu tun? Naja, du weißt, was ich meine. Na, ich kann dir komplett folgen. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu deinem wundervollen Auftritt. Wie war das denn? War das dann so, also von der Erfolgsquote her der Witze? Ey, sag mal, du hast jetzt 10 Witze gemacht. Davon haben dann wie viele waren in Ordnung? Erzähl's. 4? Na, ich war, habe ich hier schon mal über Kinder mit Augenpflastern geredet, ja, ne? Ja, fang an. Naja, es gab einen so ein, es war nicht mal ein richtiger Bit, da habe ich halt einfach nur gesagt, dass, das gehörte zu einem anderen Bit dazu und da habe ich halt gesagt, dass das Kind so ein Augenpflaster getragen hat, so, weil man ja irgendwie, jeder kennt diese verfickten Kinder, die irgendwie überall rumlaufen mit einem fucking Augenpflaster und ich wusste nie, was das bedeutet. Und früher, als ich selbst noch zur Grundschule gegangen bin, da bin ich diesen Kindern immer aus dem Weg gegangen, weil ich dachte, das wären so, ich dachte, die verkloppen mich. Ich dachte, das wären so mega die Badass-Kinder, die sich mit allen Leuten prügeln, weil die halt diese Augenpflaster tragen. Aber eigentlich sind die nur behindert. Und das war im Prinzip der Bit. Er ist schon vorbei. Richtige Reaktion, Thorsten. Das war nicht deren Reaktion. Ihre Reaktion war so ein bisschen so ein oh, wow, wow, wow, wow. Weißt du, so ein oh, shit. Also du hast es schon ein bisschen anders ausgearbeitet, als nur gesagt, dass die behindert sind. Nee, ich habe eigentlich nur gesagt, dass die behindert sind. Okay. Also, Es kommt drauf an, was du davor gesagt hast. Also wenn du davor auch schon, sag ich mal, so in die etwas schwärzere Humorschiene gerutscht bist, dann... Nee, da noch gar nicht. Also das, sehr gut. Das war das also, irgendwo muss man anfangen. Exakt, ja. Du musst die Leute auch langsam heranführen. Aber du gehst ja auch oben zu einem Open Mic und... Also man kann diesen Bit noch weiter ausbauen, aber ich will ja erst mal gucken, geht überhaupt die Prämisse? Funktioniert die überhaupt? Ist es lustig, wenn man da so einen Kontrast macht zwischen, das sind krass die Badass-Kinder und eigentlich sind die nur behindert? Geht das erstmal? Das wollte ich ja heraus erarbeiten. Und ich glaube, da steckt Potenzial drin. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe mich noch nicht getraut mit den, ich habe den natürlich aufgezeichnet, den Auftritt. Zeige ich dir nicht, Thorsten, guck nicht so behindert. Fucking Augenpflasterkind. Habe ich mir selber noch nicht mal angeguckt. Ja, aber dann möchte ich trotzdem auch noch mal beim Stand-Up-Thema bleiben, denn unser allerliebster Lieblings-Stand-Up-Comedian Louis C.K., ja, der plant so ein bisschen sein Return on the Stage. Der ist in den letzten Monaten öfters mal im Comedy Cellar in New York aufgetreten. Und dann würde ich dich jetzt eigentlich fragen, der hat ja, sag ich mal, nicht ganz so coole Sachen gemacht. Wann ist es denn in Ordnung, wenn er wieder zurückkommt? Oder darf er das überhaupt? Also darf eine Person, die, sag ich mal, auch im Zuge der MeToo-Debatte sich seiner Machtposition beraubt hat und einfach vor seinen Mitarbeitern masturbiert hat, darf der überhaupt noch mal wieder auf die Stage? Und wenn ja, wann? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die kein Mensch alleine beantworten sollte, sondern das sollte der Gesamtdiskurs entscheiden und die Leute, ob sie wieder bereit dazu sind, diese Person auf der Bühne zu sehen, oder ob sie sich über diese Person wieder freuen. Klar, einige hätten gesagt, ja, warum ist der überhaupt weggegangen von der Fläche, von der Szene. Aber ich denke mal, die meisten fanden es ganz gut, dass sie sich, oder logischerweise, sollte er sich eine Auszeit nehmen, was er ja auch gemacht hat. Ich würde jetzt aber nicht sagen, du musst für das und das Delikt musst du so und so lang darfst jetzt nicht mal deinen Job machen, was es ja auch bei ihm ist. Es ist ja auch sein Job. Insofern habe ich nichts dagegen, wenn er jetzt wieder auf die Bühnen kommt. Er sollte es allerdings im Idealfall ansprechen, weil es steht halt einfach dieser große, dicke Elefant im Raum. Und jeder weiß, was er gemacht hat, aber er hat sich dazu noch nicht geäußert. So, also, oder halt nicht auf der Bühne geäußert, sondern nur halt gesagt, er tritt jetzt erstmal da ganz am Anfang, als das alles hochkam, meinte, er geht jetzt erstmal ein bisschen in sich und hört erstmal zu, anstatt so viel zu reden. Aber jetzt, wo er wieder anfängt zu reden, sollte er auch das Ganze ansprechen. Ja, ja, ich finde auch, dass es ein extrem schwieriges Thema ist, wo man nicht so richtig eine richtige Meinung, also wo es keine Ja- oder Nein-Meinung gibt. Soll halt auch das Publikum entscheiden, ne? In der New York Times gab es ein längeres Interview mit dem Clubbesitzer von dem Comedy-Seller. Ja. Und der hat quasi so argumentiert, dass er quasi nicht dastehen möchte, also wie du es auch gesagt hast, so man kann nicht so richtig sagen, ja, wann ist es jetzt soweit, nach so, wie ist das Vergehen, nach wie vielen Jahren oder wie viele Monate, wie viele Tage muss er jetzt warten, bis er wieder auftreten darf. Und er hat das eher so als Free Speech Sache dann durchgewunken, von wegen, dass er lieber möchte, dass halt die Leute alle sich selber ausdrücken können und quasi eigentlich so man dann drüber beurteilt. Also, dass dann quasi das Publikum darüber urteilt, ob es in Ordnung ist oder nicht. Exakt, weil es ist ja nicht. Ich finde es natürlich aber schwierig, weil ja. Die Leute, die dann quasi zum Publikum hingehen, die, ja, die sehen einfach nur so, oh cool, Louis C.K., und dann ist es denen quasi eigentlich in dem Moment, ja, scheißegal. Also zumindest denen, die im Publikum sitzen. Naja, denen ist es nicht scheißegal. Da gab es ja auch viele, die sich darüber beschwert haben, dass er bei so einem Open Mic oder Open Comedy Night da einfach auf die Bühne durfte. Einige fanden das ja gar nicht cool, falls du das mitbekommen hast. Die haben sich ja richtig da beschwert. Deswegen gab es ja auch so ein Eklat gegen diesen Besitzer oder Veranstalter vom Comedy Cellar. Aber, also ich finde auch, das Publikum sollte das entscheiden. Das ist ja dann nicht nur das Publikum vor Ort, das sind ja auch die Leute zu Hause am Fernseher. Wollen die Louis C.K. wieder sehen? Und es ist halt eben nicht so ein was Rechtsstaatliches, wo du einfach sagst, okay, der wird jetzt verurteilt, der muss ins Gefängnis oder sowas, sondern es war ein gesellschaftlich zwischenmenschliches oder ein zwischenmenschliches Problem, was Louis C.K. mit anderen Personen hatte, was auch eine gesellschaftliche Ebene hat, weil das natürlich kein Einzelfall ist, dass jemand seine Macht quasi missbraucht. Und ich habe aber gehört, dass er das auch schon vorher gemacht hat, wo er halt nicht, wo er noch nicht so eine große Persönlichkeit war in der ganzen Szene. Da hat er das auch schon gemacht, auch mit Sarah Silverman, kennst du bestimmt. Aber macht es die Sache besser? Naja, wenn du, ich finde schon, doch klar. Also ich kann dich doch auch, Thorsten, darf ich von dir masturbieren? Ist das in Ordnung? Nein. Und er macht's trotzdem. Nein, er hat's nicht trotzdem gemacht. Nein, da hast du aber dann was falsch auf dem Schirm. Der hat immer vorher gefragt, er hat immer vorher lieb und nett gefragt. Und wenn die gesagt haben, nein, dann hat er seinen Loris auch nicht ausgepackt, wie man auf Jodel sagen würde. Die jungen Leute, ich komme mit der Grammatik nicht mehr klar. Mit Loris? Loris, was ist das denn? Das ist so ein kompletter Scheiß. Das sagen irgendwie alle auf Jodel. Apropos Stand-up, ich habe da eine sehr, sehr interessante Story, die dich möglicherweise interessieren würde. Nämlich, wie heißt jetzt nochmal der Comedian? Auf jeden Fall hat einer ein Bit von mir geklaut. Nein. Und das kam auf Netflix raus. Also, er hat es natürlich nicht wirklich von mir geklaut, 1:1 so. Aber ich hatte den auch. Ich hatte den gleichen Bit und der hat den einfach gemacht und das, ich habe erst gedacht so, ja, okay, ist das irgendwie, gucke ich mir hier gerade ein Special von vor einem Jahr an und vielleicht habe ich das da unbewusst draus übernommen und meine Notizen reingeschrieben, aber nein, das kam erst, als ich es geguckt habe, das war vor ein paar Wochen, kam das auch erst raus am selben Tag oder sowas, aber vor ein paar Tagen und das war nämlich so ein Bit, genau, dass ich gesagt habe, dass in, und er natürlich auch gesagt hat, dass in 50 Jahren der Robo-Dance, der hier, dass der rassistisch sein wird. Das ist im Prinzip so der Bit gewesen. Und den hat er einfach auch gemacht. Und jetzt kann ich den nicht mehr machen, weil jetzt jeder denken würde, ich hätte den geklaut von diesem Typen. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Naja. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das war auch eine komische Situation, als du es dann gehört hattest und dann sagst du, ey, was wo liege ich hier? Déjà-vu? What the fuck? Ja. Ja gut, aber im Endeffekt, ne, es leben ja 7 Milliarden Menschen auf der Welt, die Zahl ist stetig steigend, da werden einige die gleichen Ideen haben. Ich habe noch so eine Story, die ich noch krasser fand, weil da überlege ich immer noch bis heute, ob die mir das vielleicht wirklich geklaut haben. Du guckst auch Rick and Morty, ne? Yes. Das heißt, du kennst Mr. Und da sage ich jetzt von vornherein, die haben es nicht von dir geklaut. Also hör erstmal, okay, das ist über erzählen schwierig, aber ich müsste dir eigentlich ein Bild zeigen dazu. Du kennst auch Mr. Meeseeks. Auf jeden Fall. Jetzt Mr. Meeseeks. Mr. Meeseeks, look at me. So. Der Typ sieht 1:1 genauso aus wie das Profilbild, was ich früher auf YouTube hatte, wo ich meine ganzen Synchros hochgeladen habe. Wegen amerikanische Cartoons habe ich ja vertont auf Deutsch. Und da hatte ich ein Profilbild, das habe ich selber gemalt und es sieht 1:1 aus wie Mr. Meeseeks. Dieselbe Farbe, die gleiche Anordnung der Zähne, die gleichen Falten am Mund. Es ist wirklich 1:1 eine exakte Kopie. Und das fand ich schon sehr, sehr, das wäre ein sehr, sehr komischer Zufall. Hast du das Bild denn noch? Ich kann es dir, oh ja, wenn ich das jetzt schicke, ist ein bisschen uncool jetzt, oder warte mal. Ja, das kann, also später, aber ich würde es gerne wohl noch mal so als aufklärende, warte, hier, Sache, du leitest mal kurz irgendwie über und ich such's mal kurz raus. Ja, Ja, du kannst runter. Okay, dann laber ich noch ein bisschen Scheiße. was habe ich denn schon? Lucy, hey, genau. Ah ja, genau, stimmt. Das ist vielleicht eher so ein Funny Fact, wo du einfach auch nichts zu sagen kannst. Und zwar, ich hadere ja immer noch, oder ich stehe immer noch mit den Gedanken so ein bisschen in der Bayernwahl. Und da fand ich ganz interessant, was die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht hatte auf dem Instagram-Account von ihnen. Und zwar war das quasi eine Auflistung, wie die Menschen abgestuft nach Altersgruppen und nach Bildungsabschluss gewählt haben. Und man kann quasi die Tendenz sehen, je älter die Menschen sind, desto mehr, also ich sag jetzt mal, das wird dann eingeteilt in Altersgruppen 18 bis 30, 30 bis 45, 45 bis 60 und 60 plus. Und je älter die Altersgruppe wurde, desto mehr, desto konservativer haben sie gewählt. Also zum Beispiel ja, im Vergleich zu der jüngsten mit der ältesten Altersgruppe war es so, dass ca. 45% der über 60-Jährigen CSU gewählt haben, aber nur ungefähr 25% der 18- bis 30-Jährigen. Und noch lustiger dann, auch je dümmer die Leute sind, also allegedly, abgeordnet nach Bildungsabschlüssen, ist es genau das Gleiche. Also wenn du einen Hauptschulabschluss hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann quasi CSU gewählt hast, auch bei 45%. Und bei einem Hochschulabschluss, also wenn du dann Bachelorette bist oder Masterette, dann sind es sogar 25%. Nur bei den, also bei den schlauen Menschen, die dann nur 25% CSU gewählt haben. Also je älter und je dümmer, desto konservativer bist du. Das ist ein krasser Fakt. Ich habe hier gerade ein Riesenproblem, weil ich habe dieses Bild nicht auf meinem PC. Das heißt, ich gebe, also ich habe ja gehießen, ich hieß ja auf YouTube FabDub. FabDub. Das heißt, wenn ich jetzt bei Google FabDub eingebe, dann kommen nicht die Bilder, die ich erwarte. Oder doch schon. Nee, die, da kommt die, irgend so ein russischer. Nee, aber gib mal FabDub und dann dahinter YouTube ein. Und dann kommt irgendwie die ganze. Also es kommt halt. Es kommen sehr viele Pornos vor allem. Nee, warte mal. Was habe ich eingegeben? Nicht FabDub, YouTube. Irgendwas anderes. Naja. Jona. Ich finde es jetzt nicht. Ich schick's dir später mal. Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr komisch. So. Apropos komisch. Aber du musst das trotzdem. Du musst das Bild nochmal raussuchen. Ich würde das wirklich gerne noch einmal dann sehen, quasi so als Vergleich. Ich lasse es jetzt erstmal so dastehen, weil. Lass uns erstmal so stehen und dann kannst du es ja gerne nochmal in der nächsten Folge kommentieren. Wenn es wieder heißt. Keine Ahnung. So. Ja, langweilig. Hallo. Wir haben ja letztes Mal. Weil ich muss mir eben direkt als. Mr. Meeseeks. Mr. Meeseeks, look at me. Wir haben ja letztes Mal. Habe ich ja. Ich glaube, ich habe den Podcast beendet mit, dass es nächstes Mal um Quarter-Life-Crisis geht. Oder? Ah ja, genau, stimmt. Hast ja recht. Ich habe es genau gehört. Hast du es verdrängt? Ich habe es vergessen, ja. Du hast echt vergessen? Naja. Wollen wir darüber reden? Nein, jetzt ist mein Interesse halt wieder geweckt, deswegen müssen wir darüber reden. Ich weiß nicht, ich habe halt, weiß nicht. Kann man darüber. Hast du eine Quarter-Life-Crisis schon mal gehabt? Also definiere dann erst doch vielleicht mal Quarter-Life-Crisis. Das gleiche wie eine Midlife-Crisis? Es ist wie eine Midlife-Crisis geteilt durch zwei. Also. Wann beginnt die Midlife-Crisis? Bei 40? Oder? Ja, die Midlife-Crisis. Ja, okay, mittlerweile vielleicht bei 40, ich weiß nicht. Aber eigentlich sagt man ja so 30, Mitte 30. Und Quarter-Life-Crisis ist dann so 20. Also mit 18 so Mitte hatte ich 20. Definitiv keine Quarter-Life-Crisis. Ich bin also keine 18. Da war alles andere als Quarter-Life-Crisis. Also ich bin keine 18. Achso, du meinst wegen der Hälfte von, nee. Also ich meine, es ist so 25, vielleicht auch ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Da sagt man dann so Quarter-Life-Crisis. Und ich sag jetzt nicht, dass ich eine Quarter-Life-Crisis habe. So schlimm ist es nicht. Aber es ist schon öfter, dass ich so denke, was passiert eigentlich? Was passiert eigentlich im Leben? Was geht eigentlich ab? Das ist aber keine Quarter-Life-Crisis, das sind einfach nur Jonas Gedanken. Naja, aber dann halt auch eher so, ja, komm, was mache ich hier eigentlich? Sitz in fucking Salzgitter rum, verpasse ich nicht irgendwie. Guck mal, ich gucke irgendwie auf YouTube, sehe da irgendwelche krassen Leute, die noch jünger sind als ich, die schon super viel irgendwie erreicht haben, was ich gerne erreichen würde. Dass irgendwelche Poetry-Slammer, die mit 17 bereits irgendwelche komischen Preise gewonnen haben. Keiner will ein Poetry-Slammer werden, will ich dazu sagen. Aber trotzdem. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch so insgeheim sind Poetry-Slammer die Leute, die früher so richtig gemobbt wurden und dann quasi ja, nicht nur früher. Sich in die Ecke verzogen haben, da nur geschrieben haben. Exakt. Genau das passiert ihr ganzes Leben lang. Aber weißt du halt, dass Leute für irgendwas brennen und direkt einfach richtig krass sind und so. Aber du sitzt alleine zu Hause, masturbierst und hast keine Ahnung vom Leben und weißt überhaupt nicht, was abgeht. Aber du bist schon ein bisschen stolz drauf. Kommt drauf an, wie oft man es schafft an einem Tag. Weil manch, also, meinst du das jetzt? Es gibt halt gute und schlechte Tage. Es gibt gute und es gibt noch bessere. Ja, aber hast du nie, nee, Thorsten chillt einfach sein Life komplett. Nee, also ich muss zugeben, ich denke mir, oder ich denke generell nicht über so extrem ernste Sachen nach. Also von wegen so, wo bin ich, was mache ich hier? Ich bin eher so der Hustler. Ich denke von Tag zu Tag und wie ich den nächsten Tag einfach überlebe und wie ich meine Gang und mein Streetlife, meine Reputation so ein bisschen auf die Streets bringen kann. Ja, aber dann muss man dafür nicht einen Blick in die Zukunft werfen? Du denkst einfach nur an den nächsten Tag oder was? Ich kann nicht weiterdenken. Das ist einfach, es ist ein Hustle hier in Wolfenbüttel. Ja, aber du machst doch nichts. Du tust doch auch nichts. Du nimmst einen Podcast mit mir auf. Das ist auch alles. Und dann gehst du noch manchmal zur Uni. Das ist doch jetzt nicht so ein krasser Hustle. Ja, aber die Sache ist die. Ich mache einfach keine, also mein Hustle ist es, sich keine Gedanken über den Hustle zu machen. Das ist mein Hustle. Das ist anstrengend. Nein, eben nicht. Aber Hustle heißt doch, ach egal. Ach Leute, okay. Weißt du, ich verrate es euch jetzt. Am Anfang war ich gechillter Jona. Aber es hat sich gerade verändert. Es ist gerade ADHS Jona. Nee. Auch nicht ADHS Jona. ADHS Jona kommt vielleicht noch. ADHS Jona hat zwischendurch kurz Hallo gesagt, aber ist dann schnell wieder gegangen. Jetzt ist Grumpy Jona am Start. Weißt du was? Ja, warte, wenn wir da sind, dann habe ich direkt was Richtiges für dich, wo du dich richtig schön drüber aufregen kannst. Und zwar habe ich nämlich auf der Instagram-Tagesschau-Seite, ich weiß, das fängt schon super geil an, auf der Instagram-Tagesschau-Seite einen schönen Post gesehen. Und ja. Zwar ging es darum, dass, ich lese mal einfach den Text vor, den Tagesschau geschrieben. Und zwar wird in Montenegro ein Gesetzesentwurf zur Strafe erstellt, bei dem das Nichtaufstehen bei der Hymne bestraft wird. Also die Nationalhymne spielt, du stehst nicht auf, du wirst bestraft. Und das mit bis zu 2000 Euro. In Montenegro. Genau, Montenegro. Wo liegt Montenegro? Unter Serbien. Es ist ein Land? Das ist ein Sand. Ja, okay, ich lese mal den ganzen Text vor. Also, sobald die Nationalhymne in den kleinen Balkanstaat Montenegro erklingt, müssen künftig alle aufstehen. Wer sitzen bleibt, soll Strafe zahlen. So sieht es ein Gesetzentwurf vor. Demnach sind bis zu 2000 Euro vorgesehen. Eine Ausnahme soll es lediglich für Menschen mit Behinderung geben. Finde ich gut, dass wir das mal reinschreiben. Tatsächlich ist schlimm, der Jugendstaat Montenegro in der nationalen Frage gespalten. Das Land hatte sich 2006 von Serbien abgespalten und seine Unabhängigkeit erklärt. Nicht alle in Montenegro waren dafür. Im Land leben viele Menschen, die sich als Serben bezeichnen und einer montenegrischen Nationalität kritisch gegenüberstehen. Beobachtern zufolge zielt das geplante Gesetz auf sie ab. Also ja, Behinderte sind auf jeden Fall ausgenommen. Okay, krass. Jetzt werden jedes Mal, wenn jetzt die deutsche Nationalhymne spielen würde, müsstest du halt aufstehen. Das ist schon heftig. Alle Kommunisten und Sozialisten in Montenegro tun jetzt einfach so, als hätten sie Down-Syndrom, damit sie nicht aufstehen müssen während der. Aber guck mal, und du fragst mich noch, warum ich eine Quarter-Life-Crisis habe. Guck dich um. Das ist. Aber ich, weißt du, was ich mir schon denke? Dass das irgendwie so ein Böhmermann-Fake ist, dass er das Gesetz einfach irgendwie so implementiert und dann spielt er das einfach immer andauernd, die Nationalhymne im Radio oder im Fernsehen und dann müssen alle Leute im Aufstehen. Oh, das ist eigentlich clever. Aber da kann man es ja nicht kontrollieren. Aber das ist ein cleverer Gedanke, ja. Oder du machst einfach bei irgendwelche, weiß nicht, bei irgendwie, wo sitzt man denn auf jeden Fall so zwangsmäßig? Kino? Irgendwie, das wird dann Kino, genau. Das wird dann einfach oder so als Unterton im Kino gespielt. Da müssen alle während der ganzen Kinovorstellung die ganze Zeit stehen. Und beim Zahnarzt. Oh, beim Zahnarzt. Beim Sex. Sex ist gut. Beim Sex, oh. Nee, stehe ich eh schon immer. Ja, egal. Ah, aber es reicht, wenn der Penis steht. Also. Das heißt, bei jeder Nationalhymne brauche ich eine Latte? Genau, da muss alles stehen. Dann habe ich es jetzt richtig verstanden, glaube ich. Aber ich finde es doch so dumm, ey, ohne Witz. Warum gibt es in der Welt so viele? Also das ist etwas, was ich wirklich scheiße finde. Aber es hat ja nichts persönlich mit mir zu tun, sondern dass es so viele Nationalisten und scheiß braune Wichser gibt. Ey, jetzt ja. Auch zum Beispiel in Brasilien hat dann auch hier dieser Bolsonaro gewonnen, der gerne einfach Frauen schlagen möchte, wie es oder Frauen vergewaltigen möchte, hat er schon Journalisten angedroht, hat er zu einer gesagt dann, ja nee, du bist so hässlich, dich würde ich nicht vergewaltigen, dich würde ich nur schlagen. Ah, kann man mal machen. Habe ich, glaube ich, mal irgendwo mitbekommen, ja. Ja, es wird auf jeden Fall nicht besser. So, nein. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Deine Jahre und auch meine Jahre auf dieser Welt werden sehr, sehr schrecklich politisch gesehen. Ja, vor allem, wir machen ja halt alles auch mit, also unsere Generation mit dem ganzen scheiß Klimawandel. Und da sitzen oben immer noch so 50, 60-jährige CEOs, die noch immer weiter irgendwelche Kohlendioxide in die Welt rausschneiden, oder die Koch Brothers, auch ganz geil. Und wir sitzen dann hier und denken sich so, nein, ich möchte nicht so viel Konservatismus, bitte lass das. Und dann werden dümmere Leute mit Hauptschulabschlüssen davon noch angesteckt und machen den ganzen Scheiß weiter. Hatten sich die waren so 50 oder 60, hatten sich unterhalten und dachten sich so, oh geil, in den 90ern, da dachten wir noch so, Aufbruchstimmung, wieder ein vereintes Deutschland und wir sind jetzt wieder ganz und friedevoll Eierkuchen. Und dann warten wir jetzt noch so 10 Jahre, dann sind die ganzen alten Säcke dann auch nämlich weggestorben und dann können wir endlich hier in einem schönen, bunten Land leben. Und wo gucken wir uns heute an? Da müssen dann erstmal wieder ein paar Kreuze in Bayern aufgehangen werden, pflichtmäßig in den ganzen Scheiß Beämtern, Kackwichs. Also das ist etwas, was ich mich auch mega aufregt. Ich weiß nicht, was ist mit dem demografischen Wandel? Kippt das irgendwann wieder? Ist das wie so ein Fluss, der irgendwann kippt, aber in einer positiven Art und Weise, dass es irgendwann wieder mehr junge Menschen dann gibt als alte? Oder wird es einfach für immer schrecklich? Also die Geburtenrate Die Geburtenrate in Deutschland, die stabilisiert sich ja oder hat sich innerhalb der letzten 10 Jahre stabilisiert. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es besser wird. Es wird jetzt einfach immer so sein, dass wir jetzt die nächsten, sag ich mal, 30, 40 Jahre viel, viel, viel, viel, viel mehr Ältere haben und dass es sich dann erst wieder ausgleicht. Also wenn die Geburtenrate natürlich so gleich bleibt. Ich glaube, in Deutschland sind es irgendwie 1,6 Kinder pro Frau oder sowas. Mal gucken. Geburtenrate Deutschland. Ich bin immer schön dafür, wenn es nicht 1,5 in 2016 war. Ein Kind und ein halbes. Ein Kind und eine Abtreibung. Ja, und diese ganzen, sag ich mal, wo es vom demografischen Wandel her richtig scheiße ist, das war halt alles noch so bis 1975. Also zwischen 1965 und 75 da, also an der Spitze, das war 65, da war die Geburtenrate ungefähr bei 2,5 Kindern. Also diese ganzen Boomer-Jahre hier, 64er, 65er Jahrgang. Und das ging dann runter bis 1975, wo dann die Geburtenrate auch so ungefähr bei 1,5 war. Und danach hat sich das immer so, ja, marginal geändert, aber diese 65 bis 75, bis die alle weg sind, alle gestorben sind, alles, was vor 75 ist, dann haben wir es geschafft, dann sind wir ungefähr gleich. Ja, ja, alte Menschen. Also ungefähr bis 2060, sag ich mal. Ich habe die Theorie, dass man das Alter einer Person daran erkennen kann, wie krass deren Fleisch am Kinn nach unten hängt. Also wenn es bis über die Nippel hängt, dann ist die Person nicht mehr lange am Leben. Und wenn, ich glaube, wenn es den Bauchnabel berührt, dann ist sie tot. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich, die offizielle. Also ich habe jetzt nicht Arztwissenschaft studiert. aber ist, glaube ich, wird, glaube ich, so gesagt. Habe ich mal so gehört. Irgendwo gelesen. Das ist auch so eine Pi mal Daumen-Regel. Also das ist jetzt ja, nicht ganz genau, ne? Es gibt ja immer so 2-3 Zentimeter Veränderung, aber das ist schon ungefähr. Hat ja auch was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun und so, keine Ahnung. Aber ja, das kann man schon so sagen. Ja. Nee, aber in dem Sinn kann ich dich auf jeden Fall mega verstehen, was dann so grungy und scheiß aussehen. Aber ich persönlich jetzt selbst, ich als Thorsten, habe jetzt keine Quarter-Life-Crisis. Und ich glaube auch nicht, dass ich so ein Typ für eine Midlife-Crisis bin. Ich glaube, das wirkt sich aber eben, sagt man, so ein bisschen anders aus. Manche machen dann so ganz freakige Sachen, die fangen dann an, irgendwie zu stricken oder so ein Quatsch. Was? Hat noch nie jemand hat in seiner Midlife-Crisis angefangen zu stricken. Noch keine. Doch, die Poetry Slammer. Ja, okay, Poetry Slammer macht so einige verrückte Sachen. So. Aber warte mal, willst du damit sagen, dass alle, es gibt ja richtig viele Frauen, die stricken, ältere Frauen, willst du damit sagen, die haben das alle, die hatten alle eine Midlife-Crisis und das ist einfach so ein Hobby, was durchgezogen hat? Nee, bei denen sieht das dann nämlich ganz anders aus. Die fangen dann nämlich nicht an zu stricken, sondern die machen das wieder rückwärts. Also alles, was sie gestrickt haben, das rollen sie wieder auf und dann als Kugel zu sammeln. Aber ich habe das, also das stimmt tatsächlich. Ja, ich glaube, wenn du eine Midlife-Crisis hast, dann strickst du dir einen Strick. Und dann. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Werden wir sehen. Schauen wir mal. Also, Man weiß nie. Und in der nächsten Ausgabe bei Jonas Midlife Crisis. Ja, mal gucken, ob es den Podcast in 20 Jahren immer noch gibt. Gibt es dann überhaupt noch Podcasts? Es gibt dann hier lustigen Kommentar einfügen. Ja, genau, das ist auf jeden Fall. Apropos Zukunft, der unser allerliebster Liebling, Stephen Hawking, der hat ein neues Buch rausgebracht. Genau, richtig. Also okay. Beziehungsweise jetzt ja nicht mehr, aber er hatte eins kurz vor seinem Tod rausgebracht. Und das hieß Brief Answers to Big Questions. Und da beschäftigt er sich generell halt mit so irgendwelchen Physikquatsch, Plus- und Minuspol, was weiß ich. Er hat aber auf jeden Fall theoretisch nachgewiesen, dass Zeitreisen möglich sind, aber nur in die Vergangenheit. Also laut einer Theorie, die er dann, oder nach einer Gleichung, einer mathematischen Gleichung, die er aufgestellt hat, sind Zeitreisen in die Vergangenheit möglich. Wir haben natürlich die Technik dazu noch nicht so ganz so richtig. Aber jetzt wäre dann für mich eigentlich die Frage, wenn du in die Vergangenheit reisen kannst, wohin, also ist es dann heutzutage wirklich so schlecht oder willst du dann wirklich, das ist doch so eine Sache für die ganzen AfD-Leute. Wenn ich in die Vergangenheit, so früher war wenn alles ich besser. In die Vergangenheit reisen würde, dann würde ich in die Vergangenheit vor einer Stunde reisen, als ich meine Pizza habe anbrennen lassen. Das war sehr, sehr scheiße. Die habe ich ein bisschen zu lange im Backofen gelassen. Aber ich möchte auch dazu sagen, das ist, glaube ich, kompletter Quatsch. Also ich glaube, da hat Stephen Hawking, der hat das geschrieben und wahrscheinlich ist er auch daran gestorben, dass er das geschrieben hat, weil das stimmt einfach nicht. Das kann nicht sein. Darf ich dich daran erinnern, dass du gerade eben Ärztewissenschaften studieren gesagt hast und du gerade eben einen, glaube ich, 50-fachen Doktor in seinem Repertoire beleidigst? Du. Ich lass es mal so stehen. Ja, okay. Aber ich habe mir auch schon das ein oder andere Philosophie-Hörbuch angehört und da sagen die natürlich ein bisschen was anderes dazu. Also da, in der Philosophie, ja, alles klar. Dass sich die Philosophie auch mit solchen großen Fragen beschäftigt. Ach so, die reden darüber und denken darüber also nach. Genau, und du kannst nicht in die Vergangenheit reisen, weil du nichts dort verändern kannst, weil es ja dann wieder in der Zukunft anders sein würde und du dann vielleicht möglicherweise gar nie in die Vergangenheit geriet. Was ist, wenn das dann einfach ein anderes Universum ist? Ein Paralleluniversum? Dann würde es gehen. Oh, okay, alles klar. Das meint er wahrscheinlich auch, kann das sein, weil der war doch so ein Paralleluniversumstyp. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt einfach nur nebenbei den Wikipedia-Artikel aufgewendet, weil du eben gesagt hattest, dass das mit dem philosophischen Ding gar nicht so, also, dass es ungefähr gleichgesetzt wird, aber Stephen Hawking, der Inhaber des renommierten lukasischen Lehrstuhls für Mathematik an der Universität in Cambridge, der hat natürlich bedeutende Arbeiten zur Kosmologie, zur allgemeinen Relativitätstheorie und zu den schwarzen Löchern gemacht, aber ich meine, ja, du hast auf jeden Fall recht, also Philosophie kann man ungefähr damit gleichsetzen. Thorsten, ich habe, glaube ich, gerade die krasseste Erkenntnis bekommen. Er hat Stephen Hawking, lass uns das mal kurz die Fakten auf den Tisch legen, ja? Stephen Hawking hat ein Buch geschrieben, wo es darum geht, in die Vergangenheit zu reisen. Und kurze Zeit später ist er verschwunden. Und in der Vergangenheit ist er noch. Alter. Also wenn man in die Vergangenheit zurückguckt, was wir machen können mit der Hilfe von Buchtechnologien und Zeitschriften, dann sehen wir ja noch Stephen Hawking dort. Das heißt, er ist einfach samt seinem Rollstuhl in die Vergangenheit gereist, um von dort aus den Klimawandel zu stoppen. Alter. These: Jona, studierter Arztwissenschaftler. Diese Theorie, die unterstütze ich, muss ich zugeben. Aber nur, wenn er bei der Reise zurück in die Vergangenheit, wenn er dann quasi so brennende Bremsspuren hatte. Ich habe nie die Spuren von dem Rollator dann so in Flammen aufgegangen. Ich habe nie Back to the Future geguckt. Nicht ein einzigen Teil. Aber du weißt, wovon ich rede. Ja, na klar, weiß ich, wovon du redest. Ja, also. Aber nicht einen einzigen Teil geguckt. Ist, glaube ich, so ein bisschen, wie sagt man, Guilty Pleasure? Nee, warte, andersrum. Na, ist nicht Guilty Pleasure. Nein, nicht Guilty Pleasure. Das ist ja, wenn ich was geil finde und das ist irgendwie guilty, aber wie heißt das nochmal, wenn es peinlich ist, dass ich das noch nicht gesehen habe? Guilty Lovable Ding? Ach, das ist Quatsch. Du hast auch keine Ahnung. Doch, ich weiß aber, wovon du redest. Ach, weißt du, was richtig scheiße ist? Nein, aber ich wollte immer noch die abschließende Frage, was ich mir interessant finde. Frage. Wohin würdest du zurückreisen oder möchtest du überhaupt zurückreisen wollen in die Vergangenheit? Das ist eine schwierige, schwierige, schwierige Frage. Kann ich mir den Ort aussuchen? Das weiß ich nicht. Wir sagen jetzt einfach mal ja. Du kannst alles machen, was du willst. Ja, aber dann. Aber nur in die Vergangenheit. Aber nur in die Vergangenheit. Ja. Ja. Ohne treten. Ja, gut, aber dann ist es halt auch einfach eine Teleportationsmaschine. Also dann so, gehe ich halt einfach in die Vergangenheit vor einer Sekunde, aber auf den fucking Mallorca oder so. Keine Ahnung, mir fiel jetzt kein gutes Urlaubsziel ein, ehrlich gesagt. Und mache da halt einfach Urlaub. Ich habe keinen Bock, irgendwie jünger zu sein. Ich will eigentlich genau so bleiben, wie ich gerade bin. Nein, du bist. Ach nee, ach okay, stimmt, okay, ich bleib neue, ja neue in meinem Alter. Du bist genauso, wie du bist, du bleibst so. Aber du bist dann, du reist dann, sag ich mal, bis zu 50 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Egal welcher okay, Ort. Okay. Komme ich aber auch wieder zurück? Oder ist das dann so, dass ich irgendwie, ich reise ins Mittelalter und dann das Erste, was ich sehe, ist irgendein Typ mit einer Axt, der auf mich zurennt und haut die Maschine kaputt und dann bin ich dafür immer und werde irgendwie verehrt, weil ich irgendwie ein kleines bisschen Mathe kann und bin dann der neue Jesus und du wirst mich anbeten in der jetzigen Gegenwart. One-Way-Ticket. One-Way-Ticket? Ernsthaft? Mhm. Alter. Ja. Boah, das ist echt hart. Ja, dann würde ich wahrscheinlich, in die Vergangenheit meinst du nur, ne? Nicht Zukunft. Ja. Okay. Dann würde ich zurück ich würde glaube ich das tun, was alle Leute tun, zurück in die 1800. Jetzt sag nicht Hitler töten. Baby Hitler. Oh, das ist zu billig. Ja. Okay, Baby Goebbels. Baby Goebbels, ja okay. Ey, hätte ich Hitler hätte nicht Goebbels gehabt, dann wäre er auch nie so groß geworden. Genau. Aber hätte ich Baby-Hitler erdrosselt, wäre Hitler auch nicht so groß geworden, muss man dazu sagen. Nee, das glaube ich auch nicht, dass er dann ganz so groß geworden wäre. Was wäre denn dann vielleicht aus dem Vater geworden? Vielleicht wäre der dann so ein Hitler gewesen. Du, es tut mir leid, mir fiel keine gute Antwort ein. Ich habe sehr lange überlegt, aber irgendwie gingen meine Gedanken die ganze Zeit Richtung Flutschfingereis. Ich weiß nicht, was das gerade auf einmal für ein Gedanke war, aber ich musste die ganze Zeit an Flutschfingereis denken. Ich weiß nicht, wieso, was. Also ich habe jetzt mal zwei Sachen. Die erste Sache in die Vergangenheit, das wäre, ich möchte nach Nazareth und ich möchte wirklich wissen, ob es diesen fucking Jesus gegeben hat. Natürlich. Weil ich ja doch ein sehr starker Zweifler an dem ganzen Quatsch bin. Echt? Aber dann würde ich, dann würde ich doch schon direkt auch zu dem Zeitpunkt zurückreisen, wo er am Kreuz hing. Oder würdest du, oder? Und dann quasi, und ich glaube, so wurde eigentlich auch das Leben des Brian gedreht. Mit einer Zeitmaschine? Ja. Haben die haben doch auch irgendwas mit Stephen Hawking zusammen irgendeinen Song gemacht, ne? Diesen Universe-Song. Das wüsste ich jetzt nicht mal, muss ich zugeben. Doch, diesen Universe-Song. Irgendwie schießt sich hier gerade ein bisschen der Kreis, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir haben eigentlich so hier so ein bisschen Illuminati-mäßig so ein paar Sachen aufgedeckt. Ich glaube nämlich auch. Investigativer Journalismus. That's me. That's me, investigativer Journalismus. Ja, also entweder hier Jesus gucken oder Jesus, was ich was ich auch noch wollen würde, machen würde, ist quasi so 20, 25 Jahre zurückreisen und dann diese ganzen Silicon Valley Aktien kaufen. Apple und Google und so weiter und so fort. Warum die Aktien, warum das nicht einfach selber gleich erfinden? Ist doch viel schlauer. Also ich bin nicht so dumm für, ey. Kann ich programmieren? Ja, sehe ich so aus, als könnte ich so einen Google-Algorithmus? Naja, du kannst ja. Glaubst du, Steve Jobs konnte irgendwas? Der konnte überhaupt. Der konnte verkaufen. Der eigentliche Techniker, das war ja Wozniak. Ach, ich habe keine Ahnung. Aber Steve Jobs hat einfach gesagt, ihr fünf Wissenschaftler, ich möchte all meine Musik in diesem Scheißgerät drin haben. Macht, dass es passiert. Richtig, aber der hat ja noch ein bisschen früher angefangen. Der ist ja nicht in irgendeinen Raum irgendwann reingekommen und gesagt so, ey, ihr arbeitet jetzt für mich, sondern das hat er ja mit seinen Freunden aus der Garage heraus dann ja angefangen. Der war ja dann der Visionär, der gesehen hat, welche Technik oder welche Möglichkeiten dieser Technik sind. Das ist Bullshit mit der Garage, das ist Kapitalismus-Fantasien. Das stimmt so nicht. Genau, und der Wozniak, der ist ja eigentlich der Techniker und der Innovator von den ganzen Programmen oder Hauptinnovator, am Anfang zumindest gewesen. Aber als ob du dir dann Aktien kaufen könntest, so viele. Guck mal, das Ding geht an die Börse und was glaubst du, wie teuer so eine Aktie ist? Schon ein bisschen mehr als ein Cheeseburger. Und da kann auch der Ich-hustle-jeden-Tag-Thorsten hat da auch nicht so viel Geld. Weißt du was, dann mache ich es noch einfacher. Dann gehe ich einfach zurück in die Zukunft von vor einem Tag und guck mir die Lottozahlen an. Also ich gucke jetzt die Lottozahlen an. Zurück in die Zukunft? Nee, also jetzt sind wir ja wieder 2018 und wenn ich von 2018 zurückgehe, dann gehe ich einfach einen Tag zurück. Aber ich gucke mir vorher, bevor ich loslasse, die Lottozahlen an. Ja, okay, gut. Aber die Antwort ist jetzt auch nicht viel besser. Also das ist auch eine ziemliche Standardantwort. Ja, ich glaube, wenn man so was ich eigentlich so finde, ist, also egal, also welche, wo ich jetzt drüber nachdenke, wo ich jetzt hin möchte, also ich sag mal, vor 4000 Jahren, da gab es halt kein WLAN, dann vor 2000 Jahren auch nicht, dann vor 1000 Jahren gab es auch noch kein WLAN und vor 500 Jahren auch nicht, aber dann halt vor 20 Jahren auch nicht und deswegen vor einem Tag. Das stimmt eigentlich, ja. Ich will eigentlich auch in der Gegenwart bleiben. Ich würde gerne die Gegenwart verändern, aber ich würde jetzt nicht genau. Zurück in die Vergangenheit. Ja, eigentlich so ein bisschen die Gegenwart verändern, so dass quasi keiner mich mehr nervt. Also du willst alle Menschen umbringen. Ja, schon so ein bisschen kleiner Anfang von Hitler war das jetzt hier. Ja, irgendwie schon, ne? Das ist krass. Okay. Weißt du, was mich auch richtig nervt? Wenn Leute am Morgen... You know what really grinds my gears? Ja. Wenn Leute am Morgen zu dir an... Also du stehst... Ich sag du, aber eigentlich meine ich mich. Ich stehe an der Bushaltestelle. Es ist 5 Uhr... Nee, Quatsch. 8 Uhr in der Früh. Ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Kommen da hin an der Bushaltestelle und dann stehen da schon irgendwelche Kommilitonen und das Erste, was sie sagen, ist: Hey, na, wie geht's? Oh, du siehst aber müde aus heute. Fickt euch. Ganz ehrlich, das ist doch nicht das, was man hören möchte, wenn man müde aussieht, dass man müde aussieht. Das macht's nämlich nicht besser. Das macht einen nur richtig aggressiv. Ja? Hey, Luna, könnte ich vor dir masturbieren? Ja, bitte. Alles klar. Das hat nämlich Sarah Silverman einmal gesagt. Da hat sie gesagt: Ja, ich bin dabei. Du kennst Sarah Silverman, oder? Warum muss ich mir immer hier so Alter. Bilder angucken? Das ist doch. Ja, du sollst jetzt nicht masturbieren, aber das die, ist. Ohne Witz, sie hört sich an wie so ein. Ist eine gute Comedian. Ist ein guter Stand-up. Hört sich an wie so ein Avenger. Sarah Silverman. Stimmt, die kenne ich. Ja, die ist cool. Und die ist schon sehr, sehr lang mit Louis C.K. befreundet und da hat sie halt mal erzählt, dass der das schon länger macht. Und irgendwann. Weißt du, wie alt die ist? Oh, keine Ahnung. Die sieht aus wie. Und mal Louis C.K. ist... Die ist 47. Ja, ich weiß, die sieht aber noch sehr die jung aus. Die sieht 15 Jahre jünger aus. Ja, nicht schlecht. Die war mal mit Jimmy Kimmel zusammen. Echt? Wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Keine Ahnung. Weißt du, was schlimmer ist als AIDS? Hitler. Nein, wenn man AIDS hat und auch noch dagegen allergisch ist. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Stopp. Das Prinzip von AIDS hast du noch nicht so richtig verstanden, oder? Warum? Also, bei AIDS gibt es einfach nur, AIDS ist einfach nur eine Autoimmunschwäche. Ja, okay, das heißt, dann HIV. Wird einfach schwächer. HIV dann. Jetzt war doch nicht mein Witz kaputt. Was bist du denn für ein asozialer Spast? Ja, ich bewahre dich vor Bomben. Du, davor kann einen keiner bewahren. Das kann ich ja sagen. Oh doch, aber so, also bei sowas schon. Alter, da war, aber, also, ich find's blöd, wenn Comedians, das sollte man nicht machen, die Schuld aufs Publikum schieben. Aber, da war ein Comedian, da war eine, die war nach mit dran, die war ziemlich gut, also die hat zumindest das Publikum abgeholt und hat halt irgendwas auch mit Pupsen erzählt, was halt irgendwie lustig war. So, frag mich jetzt nicht weiter, keine Ahnung. Und dann kam ich halt. Solche Sachen ja überhaupt nicht lustig, so Pupsen. Ja, so. Und dann kam ihr Freund, war das tatsächlich, auf die Bühne. Und das war halt so ein Crowdworker, der halt so mit den Leuten ein bisschen gespielt hat und irgendwie einfach so von Natur aus etwas sympathisch ist, weißt du? Und ist halt einfach irgendwie so ein Bühnentier, so. Und er hat eigentlich nur einen einzigen eigenen Bit erzählt und der nicht mal wirklich gut war. Und sonst hat er halt einfach nur irgendwie mit den Leuten so Crowdwork gemacht und hat halt. Ja, was denn? Du musst schon ein bisschen spezifischer werden. Ja, er hat einfach. Ach, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich war vielleicht ein bisschen zu betrunken an dem Punkt der Show. Ich habe mir irgendwann ein ordentliches Bier geholt. Und hat halt die ganze Zeit dann wieder zurück referiert, quasi so ein Callback auf die Jokes von seiner Freundin, nämlich halt irgendwas mit dem Pupsen. Hat halt die ganze Zeit übers Pupsen dann einfach nur, er hat einfach nur so Pupsgeräusche gemacht und die Leute sind richtig drauf abgegangen. Und deswegen will ich nächstes Mal in einen fucking anderen Comedy Club. Ja, es tut mir wirklich leid, dass du so negative Erfahrungen machen musstest. Generell einfach im Leben jeden Tag immer wieder. Ja, also das Leben ist halt nicht fair. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir haben uns vor der Sendung nicht so richtig abgesprochen. Also das heißt, wir haben uns gar nicht abgesprochen, wir haben es losgelegt. Aber irgendwie passen die Sachen, über die ich reden will, gut mit den Sachen zusammen, die du quasi einleitest. Und bei mir geht es nämlich jetzt auch um Fäkalien in der Beziehung. Also Pupsen und sowas, wenn das so. Ein Freund, Freundin war. Ich dachte, du meinst jetzt Analsex. Nee, also, nicht oder gehört nicht das dazu, aber gehört dazu. Ja, also je nachdem, ne? Eine Freundin von mir meinte letztens, dass da hatten wir über Analsex gesprochen und sie meinte, das ist überhaupt nicht schmutzig oder sowas. Aber das ist schon schmutzig. Also wenn ich allein einen Finger in meinen Po stecke und dann dran rieche, dann stinkt das schon. Also das muss schon irgendwie schmutzig sein. Das ist jetzt nicht so. Wir sind ja einfach auch so ein kleiner wissenschaftlicher Podcast, muss man auch mal zugeben. Also Theorien, die lassen wir nicht einfach so stehen, sondern die werden direkt quasi. Wir werden penetriert bis aufs. Was? Ja. Und dann abschließend oder einleitend oder anschließend an die Einleitung zum Thema dann. Wann ist es denn eigentlich in Ordnung, den ersten Pups zu machen? Vor der Freundin oder vor dem Freund? Und ist es überhaupt in Ordnung? Genau, das könnte man auch jetzt mal noch zur Debatte stellen. Also, ich sag mal so, jeder Mensch hat ja Grundbedürfnisse. Und wenn es nur eine Toilette in der Wohnung, in der gemeinsamen Wohnung gibt, dann wird es ja zwangsmäßig irgendwann dazu kommen, dass man riecht, was der andere vorher fabriziert hat. Ja. So. Das sind ja schon die ersten Annäherungen, sag ich mal, an das ganze Thema. Dann wird das noch alles schön verschwiegen. Aber irgendwann, sag ich mal, keine Ahnung, dann kommt da irgendein Witz oder sowas von Jonas, sag ich mal, oder irgendjemand, der auch Pupswitze zufällig macht. Und dann lachst du so heftig und du hast schon so viel, sag ich mal, Luft im Darm und dann entweicht es dir. Und also, ist oder? Natürlich unangenehm. Also die Person, die pupst, gehört auf jeden Fall gedemütigt und man muss ihr sagen, dass sie das bitte nicht nochmal machen soll, sonst ist die Beziehung am Ende und kaputt und im Arsch. Wortwörtlich anscheinend. Im Arsch. Ich würde sagen, beim ersten gemeinsamen Frühstück ab dann oder auch währenddessen darf man pupsen. Ach so, früh schon? Ja. So, ich meine Freundin kennengelernt. Wir haben gemeinsam gefrühstückt. Sie hat gepupst, da wusste ich, okay, wir sind cool miteinander. Wie stehst du dazu? Ich bin da eher, also darum bin ich wirklich, also weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur falsch im Kopf, aber ich finde das gar nicht in Ordnung. Nein. Ich finde, das gehört überhaupt nirgendwo hin. Ich bin jetzt mit meiner Freundin 2 Jahre zusammen, bisschen mehr als 2 Jahre. Und ich habe es noch nie gemacht. Ja, aber sie, regelmäßig. Doch. Nee, auch nicht. Nicht mal so irgendwie Arschbacken auseinandergekniffen und dann ganz leise rausgelassen? Das konnte ich nicht, also sie hat es wenn dann gut versteckt, genau wie ich. Also du hast noch nie gesehen, wie sie ihre Arschbacken auseinandergekniffen hat? Komische Druck. Nein, das habe ich noch nicht gesehen, das hat sie wenn dann wirklich nur heimlich gemacht. Okay, aber wo pupst du dann? Habt ihr einen extra Pupsraum oder wie läuft das ab? Kann man dann immer so einfach so zwischendurch machen. Also keine Ahnung, ich hole dir eben Wasser und dann aus es im anderen Raum oder keine Ahnung. Ja, aber da staut sich doch was an, das hört man doch. Oder nicht? Nee. Nicht? Du bist doch auch ein Mensch. Du weißt doch auch, wie man leise pupst. Ja. Ja, also. aber wenn du dir vorher die ganze Zeit was anstaust. Ich weiß nicht. Also ich pupse jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt einfach pupsen müsste, dann bin ich jetzt auch nicht stolz drauf oder lass es so richtig raus, so ey, guck mal hier, bam, und dann baller ich das raus, so weißt du. Genau davor habe ich nämlich Angst, dass es dann so. Nee, so wird das nicht. Quasi kommerzialisiert wird. Weißt du, ich habe viel größere Angst davor, also das Thema ist eh schon abgehakt in meiner Beziehung, ich habe viel größere Angst davor, dass ich und meine Freundin uns irgendwann Schatz oder sowas nennen. Schatz, Schatzi, ja, ganz schwierig. Alles das ist alles. Nee, es ist nicht ganz schwierig. Ganz, ganz einfach. Nicht machen. Überhaupt nicht. Ja, nie. Nein, genau, richtig. Auch ich meine nicht ganz, ganz schwierig, sondern das ist ganz, ganz scheiße. Das ist ganz, ganz scheiße. Auch gar nicht erst ironisch damit anfangen. Gar nicht erst irgendwie so, ja, Schatzi, so bla bla, weißt du, irgendwie so einen ironischen Unterton wenn bei irgendeiner WhatsApp-Nachricht. Gar nicht erst machen. Das wird dann nicht besser. Es wird nur schlechter. Nö. Nein, da bin ich voll auf deiner Seite, da bin ich auch ein richtiger Militant, muss ich zugeben. Ein richtiger Verfechter der Unniedlichkeiten. Und sobald irgendwie, sag ich mal, dann also so ein kleiner Anflug davon kommt, also schon alleine bei dann sag ich direkt Fotze. Schallen, ja. Ja. Fotze! Ja. Nee, also ist halt wirklich so. Denn ich kenne da auch, ich habe da keinen Schmerz, weil ich finde das nämlich was ist, wenn, ich hatte aber, nämlich, aber. Aber sagst nein, du. Weil, nein, die Sache ist, ich bin ein bisschen programmiert, wie auch immer, oder vorgeschädigt, meine allererste Beziehung. Ja. Mit der Frau meiner Träume. Ich war 15, sie war 14. Und es war auch, es war einfach romantische, es war auch eine lange Beziehung. Und wir haben uns auch so innig kennengelernt in diesen 6 Wochen. Oh, und okay. Und ich wusste halt nicht so richtig, wie das alles so abläuft und wie das so alles geht, so mit Freundin. Wie nennt man die dann? Nennt man die dann beim Vornamen oder ist es dann automatisch dann so? Und deswegen habe ich dann immer direkt halt angefangen. Beim Nachnamen, immer siezen direkt. Ich habe dann direkt immer angefangen halt mit Schatz und ich liebe dich und hasse nicht gesehen und Hasipo und so ein Quatsch. Und dann, oh, ja, okay, ja, also, dann hat sie dann also nach 6 Wochen dann leider Schluss gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, Kurzfassung, sie hat Schluss gemacht, ja. Okay. Ja. Sagst du dann irgendwie bei deiner jetzigen Freundin, wenn du sagst, also sie sagt Schatzi und du haust direkt Fotze raus, was ist, wenn sie sagt, ey, Fötzchen oder sowas, wenn sie eine Verniedlichung von einem brutalen Wort macht? Da sind wir zum Glück noch nicht hingekommen, weil das fordert dann, das ist ja schon so eine kleine Grenzaufweichung. Eine kleine was? Ja, und so eine Grenzaufweichung, dann wird so ein bisschen ja auch so ein bisschen an der Linie so ein bisschen so gestupst quasi, ob man die überschreiten darf oder nicht mit Fötzchen. Ach, stimmt. Das ist ganz gefährlich, ja. Ja, und dann muss man einfach zu drastischeren Maßnahmen greifen und dann einfach mal ins Gesicht scheißen. Alles klar, wow. Alter, dieser, wie innerhalb von 3 Minuten irgendwie eine komplette Kehrtwende genommen hat, dieser Podcast von, hey, wo würdest du eigentlich hinreisen, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, bis hin zu, ich scheiß meiner Freundin ins Gesicht. Also, krass. Ich meine das auch komplett Respekt. Ernst, so, muss man dabei sagen. Meinst du? Also, ja, hast du schon mal gemacht? Ist das so ein Ding von dir? Ja, also am Anfang war es halt noch so ein bisschen schüchtern, sag ich mal. So, hey, und dann, ne? Aber jetzt mittlerweile ist das schon so gang und gäbe. Also, okay. Hey, moin. Also, die macht es dann auch bei mir. Also, es ist halt, beruht auf gleich, also, dass wir sind ungefähr auf der gleichen Ebene, was das angeht. Ja. Okay, gut. Dann könnte man jetzt natürlich noch weiterreden, aber das klang eigentlich auch nach einem ganz guten Schlusswort, ehrlich gesagt. Oder warte, lass mich das korrigieren. Es klang nach einem Schlusswort. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Feuchte Grüße.